Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit dem Thema Stresstest für deutsche Kernkraftwerke. Im Studio Gerd Pasch. Die deutschen Kernkraftwerke sind sicher, denn wenn sie nicht sicher wären, hätten wir sie auch nicht betreiben dürfen. Und wir haben international gesehen, auch in Deutschland, einen der höchsten Sicherheitsstandards. Das sagte vor 2 Tagen Manfred Lang, Sprecher des Energiekonzerns RWE, der unter anderem das Atomkraftwerk Biblis in Hessen betreibt. Zweifel an der Sicherheit der deutschen AKW kamen jedoch auf im Zuge der Havarie am japanischen Atomreaktor Fukushima, bei dem zur Stunde immer noch nicht die katastrophalen Folgen abzusehen sind. Als Sofortmaßnahme ließ die Bundesregierung Anfang der Woche bei 7 nuklearen Stromerzeugern die Stecker ziehen und verkündete ein 3-monatiges Moratorium. In dieser Zeit sollen alle 17 Kernkraftwerke überprüft werden, wie kürzlich nach dem Bankencrash, so jetzt auch bei den Kernkraftwerken, also ein Stresstest. Grundlage der Überprüfung ist ein 5-seitiger Maßnahmenkatalog. An meiner Seite im Studio sitzt Wissenschaftsjournalist Sönke Gädke. Wo kam denn dieses Papier so schnell her? Dieses Papier kam so schnell aus dem Bundesumweltministerium. Es ist dort letzte Woche am 16.03., also am Mittwoch, erarbeitet worden. Und es hat natürlich Vorläufer. Es kommt nicht aus dem freien Himmel. Es gab schon lange dort Überlegungen über Nachrüstungen für alte Atomkraftwerke. Die sind im Zuge der Laufzeitverlängerung erarbeitet worden, standen auch schon online als sogenannte Nachrüstliste. Da waren die Ministerialbeamten aber ziemlich schnell, Sönke. Wir werden gleich weiter darüber reden. Zunächst lassen wir uns von Henning Hubert einmal durch das Innere des inzwischen abgeschalteten Reaktorblocks der Anlage Biblis A führen. Norman Hoffmann, der Leiter der Betriebstechnik in Biblis, geht voran. An der nur 60 cm starken Betonwand geht es die Treppe hinauf auf eine Plattform in 27 Metern Höhe. Hier unter der Decke sind die sogenannten Rekombinatoren montiert. Apparate, die wie überdimensionierte Klimaanlagen aussehen. In dem Fall, dass wir wirklich ein großes Leck hätten, also heißt das heißt ein Abriss einer kompletten Leitung, dann kann man unterstellen, dass es hier zu einer Wasserstoffansammlung kommt, einfach über Radiolyse. Dieses Wasserstoff bildet natürlich irgendwann mal ein entzünd- oder explosionsfähiges Gemisch. Heißt, das muss abgebaut werden und das passiert einfach hier durch die autokatalytischen Rekombinatoren, die wir hier in sehr umfangreichem Maße nachgerüstet haben. Normalerweise können Sie Wasserstoff bei ungefähr 400 Grad erst zerlegen. Durch die Katalysatoren kriegen wir das ja bei Raumtemperatur hin und am Ende kommt einfach nur Wasser bei raus. Bei einem totalen Stromausfall gibt es in Biblis A 4 dampfgetriebene, batteriegepufferte Hochdruckeinspeisesysteme. Die sollen schon nach weniger als 5 Sekunden arbeiten. Allerdings wurde zuletzt Ende Februar am Kühler eines Notstromdiesels bei einer Kontrolle ein Leck festgestellt und beseitigt. Der schon seit 20 Jahren geforderte Nachweis der Erdbebensicherheit des kompletten Notstromsystems wurde bis heute nicht geliefert. Und bis zu welcher Stärke eines Erdbebens die abfedernde Stahlkonstruktion den Reaktor stabil halten soll, kann der Betriebsleiter nicht sagen. Es ist vielleicht ganz unspektakulär, was ich Ihnen zeige. Es ist einfach nur sehr groß. Da sind im Prinzip hier nochmal riesige Aufhänger. Also im Prinzip die Erdbebenfestigkeit der Anlage so weit verbessert, dass wir sagen, wir sind hier nicht nur sicher gegen das Erdbeben, was man sich hier vorstellen könnte und auch weiter hinaus, sondern auch gegen Erdbeben, die eher unvorstellbar sind. Ortswechsel in die Leitwarte, von der aus der Reaktor gesteuert wird. 12 Mann der Frühschicht beobachten Schreiber und Monitore, reden kaum. Norman Hoffmann führt in die hintere, rechte Ecke der Warte. Hunderte von Lämpchen flackern auf der Notstandstafel für den benachbarten, nur 2 Jahre jüngeren Block Biblis B. Zur Not ist Block B auch von hier aus steuerbar. Allerdings sagen die Kritiker, das sei ein dickes Sicherheitsminus, denn diese Querüberwachung könne keine externe, auch gegen Flugzeugattacken gesicherte Notstandswarte ersetzen. Norman Hoffmann findet die Verquickung beider Biblis-Blöcke mit ihren Druckwasserreaktoren dagegen gut. Beide Blöcke sind mit Rohrleitung verbunden. Wir können sowohl Deionat wie aber auch buriertes Wasser hin und her fahren. Wir haben eine Stromverbindung zwischen den Blöcken und ich habe halt auf beiden Blöcken jeweils eine Mannschaft sitzen. Sollte jetzt wirklich ein sehr unwahrscheinlicher Notstandsfall eintreten, dann hat die Mannschaft Block A hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Block B direkt abzufahren. Die Neubewertung der Sicherheitsaspekte im Bundesumweltministerium nach Fukushima fordert aber für jeden Block die Nachrüstung mit externen Notsteuerstellen. Und zwar als Bunkeranlagen, damit sie, Zitat, auch bei größeren Freisetzungen auf dem Anlagengelände durchgängig mit Personal besetzt werden können. Denn die Mannschaft darf nicht verstrahlt werden, im Unglück wie in einer normalen Schicht, die für alle mit einer Strahlenmessung endet. Wie erdbebensicher die Atomanlage Biblis tatsächlich ist, nun, das muss jetzt nicht mehr geprüft werden. Der Betreiber RWE hat das älteste deutsche Kernkraftwerk am Freitag dauerhaft vom Netz genommen. Mögliche Gefahren bleiben, denn die Brennelemente lagern noch eine lange Zeit im Abklingbecken direkt am Reaktor. Und sie sind noch eine ganz schön lange Zeit sehr, sehr heiß, bis sie in die Container kommen können und für den Abtransport in ein mögliches Endlager. Die Erdbebensicherheit ist ein Prüfkriterium, liegen doch einige der Atomanlagen in einem erdbebengefährdeten Bereich, dem Oberrhein. Der Schweizer Erdbebendienst, angesiedelt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, fasste die Situation jüngst in einer Studie zusammen. Thomas Wagner hat mit den Forschern gesprochen. Professor Domenico Giardini, Seismologe an der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich, ist Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes. Eines weiß der Wissenschaftler ganz genau. Irgendwann wird die Erde in der Region um Basel erneut heftig beben. Ja, das ist 100%. Es ist nicht eine Frage von Wahrscheinlichkeit. Mindestens, was ist in der Vergangenheit passiert, wird nochmal in der Zukunft kommen. Was damit zusammenhängt, dass die Hochrheinregion um Basel in einer besonders gefährdeten Region liegt. Hauptursache ist die Struktur des Rheingrabens. Der gilt aus Sicht der Seismologen als eine Art Riss quer durch die europäische Kontinentalplatte. Wenn wir schauen heute Amerika und Europa, einmal sie waren zusammen. Das hat entwickelt genau mit einem Bruch wie der Rheingraben. Das hat begonnen zu offen und hat geoffen 5000 Kilometer. Der Rheingraben hat einfach gestoppt. Die europäische Kontinentalplatte ist entlang des Rheingrabens nicht vollständig auseinandergebrochen. Dennoch stellt der Rheingraben eine Bruchstelle dar. Links und rechts davon sind die Plattenhälften ständig gegeneinander in Bewegung. Sie bewegen sehr, sehr wenig im Moment, aber diese sehr wenig heißt eine relativ große Magnitude Beben jede 1000 Jahre, 2000 Jahre, 3000 Jahre. Deshalb ist nach Ansicht des Schweizer Wissenschaftlers der gesamte Rheingraben Erdbeben gefährdet. Der Umstand, dass dort in den vergangenen 1000 Jahren nichts passiert ist, wiege die Menschen in trügerischer Sicherheit. Denn Erdgeschichte spielt sich in größeren Zeiträumen ab, sagt Domenico Giardini, Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes. Der ganze Rheingraben ist aktiv. Und manche Teile sind mehr aktive, andere Teile weniger aktive. So auch die anderen Teile der Rheingraben, die in den letzten 1000 Jahren nicht eine sehr große Beben haben. Das ist, weil wir hatten nur eine 1000 Jahre Geschichte. Wenn wir hätten 10.000, wir würden ein ganz anderes Bild haben. Das können die Wissenschaftler sogar nachweisen mit den Methoden der sogenannten Paläoseismologie. Dabei untersuchen die Experten die Sedimentschichten auf solche Verwerfungen, wie sie typischerweise von Erdbeben hervorgerufen werden. Wenn wir gehen tiefer in die Sedimente, wir sehen, dass diese großen Beben waren in der Vergangenheit, aber wir haben die nicht in unserer Geschichte. Die sind selten und sie kommen nicht jeden Tag, sie kommen jede 3.000, 5.000 Jahre. Solche Erdbeben kamen, das belegen die Forschungsarbeiten, nie über die Stärke 7 hinaus, scheinen auf den ersten Blick moderater auszufallen als das aktuelle Beben in Japan. Aber eben auch nur auf den ersten Blick. Denn die Epizentren der Beben im Rheingraben lagen deutlich dichter an den heutigen bewohnten Regionen als das Epizentrum des japanischen Bebens. Und das hat Auswirkungen auf mögliche Folgen, erklärt Domenico Giardini. Die Erschütterung von einer Magnitude 6,5 oder 7 wären viel schwerer als diese Magnitude 9 in Japan. Viel schwerer wegen der Distanz. Die Erschütterungen sind größer als in Japan wegen dieser Magnitude 9. Das wissen wir schon. Wir müssen mit gewaltigen Schäden rechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erde bebt, wächst nach Aussagen der Schweizer Experten von Nord nach Süd. Denn in den Alpen gibt es eine zweite Quelle tektonischer Spannungen. Dort treffen die afrikanische und die europäische Kontinentalplatte aufeinander. Das ist der Grund, weil in diesem Gebiet Basel es gibt mehr Spannungen als vielleicht in anderen Gebieten der Rheingraben. Und genau dort am Hochrhein liegen die Schweizer Kernkraftwerke Betznau 1, Betznau 2 und Leibstadt. Nicht allzu weit davon entfernt, ebenfalls ganz dicht am Rheingraben, befindet sich bei Freiburg das französische Kernkraftwerk Fessenheim. Kritiker werden zudem nicht müde, auch auf deutsche Atomanlagen hinzuweisen, die in solchen erdbebengefährdeten Zonen liegen. Neckarwestheim gehört dazu. Dort wurde vergangene Woche nur Block 1 abgeschaltet. Block 2 ist weiterhin in Betrieb. Ein Erdbebengebiet ist auch die Eifel mit ihrem Vulkanismus. In ihren westlichen Ausläufern, den Ardennen und vor allem im Lütticher Becken gibt es immer wieder heftige tektonische Aktivitäten, zuletzt vor 10 Jahren. Dort an der Maas, rund 140 Kilometer entfernt von Köln, steht das belgische Atomkraftwerk Tihange mit 3 Druckwasserreaktoren. Im Oktober 2010, also vor einem halben Jahr, gab es den letzten Störfall mit 3 Verletzten. Tihange ist seit mehr als 35 Jahren am Netz. 143 Atomkraftwerke stehen allein in der Europäischen Union oft genug an den Grenzen. Für die Sicherheit aber sind nicht allein die Betreiber und der jeweilige Staat verantwortlich. Deshalb gibt es auch keine EU-weiten Vorgaben für Atomkraftwerke. Umso mehr drängt EU-Energiekommissar Günther Oettinger auf Stresstests auch für alle Atommeiler in der Europäischen Union. Erdbeben, Hochwasser, Tsunami-Gefahren, Terrorangriffe, die Kühlsysteme und deren operative Tätigkeit, die Gefahren des Stromausfalls vor Ort, die Vorgaben für die Funktion von Notstromsystemen, die Frage des Alters und des Bautyps der bestehenden Kernkraftwerke. Doch die Europäische Kommission kann diese Stresstests für Atomkraftwerke nicht anordnen. Dazu fehlt ihr die gesetzliche Zuständigkeit. Daher können sie nur auf freiwilliger Basis stattfinden. Dem haben bei einem Treffen in dieser Woche die anwesenden Betreiber zugestimmt. Vom europäischen Gipfel kommende Woche erhofft der Energiekommissar sich das grüne Licht der Mitgliedstaaten zu den Stresstests. Nach dem Willen des Energiekommissars sollen die strengsten Vorgaben für Sicherheit aus den Mitgliedstaaten als Maßstab genommen werden. Oettinger geht davon aus, dass in diesem Fall nicht alle Kernkraftwerke in der EU den Stresstests bestehen werden. So sind etwa mehrere AKW in erdbebengefährdeten Gebieten gebaut, etwa in Cofrentes in Spanien, in Krsko an der slowenisch-kroatischen Grenze oder in Cernavoda in Rumänien. In Frankreich, das mit 58 Kernkraftwerken die meisten AKW in der EU am Netz hat, gibt sich die Regierung überzeugt, alle französischen Kernkraftwerke seien sicher. Der Unfall dürfe keineswegs dazu führen, die eigene energiepolitische Strategie in Frage zu stellen. Tschechiens Ministerpräsident Neckars findet, seine Regierung müsse ein Haufen Verrückter sein, wenn sie jetzt ihre Atompolitik ändere. Und in Polen argumentiert die Regierung, da sie erst jetzt das erste Atomkraftwerk des Landes baue, übernehme man schließlich die sicherste Technik. So sieht man es auch in Litauen, wo ein neues Kernkraftwerk entstehen soll, das mehrere Länder im Baltikum versorgen könnte. In Belgien, das zu 60% abhängig ist vom Atomstrom aus den 7 Reaktoren in Doel und Tihange, kritisierten Politiker das deutsche Moratorium sogar als einseitigen und leichtsinnigen Alleingang. Da steht Österreich ziemlich allein auf weiter Flur mit der Forderung seines Umweltministers Nikolaus Berlakovic, die EU müsse sich nun geschlossen abwenden von der Atomenergie. Wir in Österreich fahren den strikten Anti-Atom-Kurs und jetzt ist auch der Zeitpunkt da, um international und auch auf europäischer Ebene umzudenken, raus aus Atom. Wenn jetzt nicht die Lehren gezogen werden, wann dann? Für viele EU-Mitgliedstaaten bedeutet die Konsequenz aus Fukushima sicher nicht, den Ausstieg aus ihrer Atompolitik vorzubereiten. Sie sehen in der Kernkraft oft keine Brücken, sondern eine Zukunftstechnologie, insbesondere mit Blick auf Ressourcenverknappung und Klimawandel. So halten Belgien, Spanien, Schweden und Slowenien weiter an ihren Kernkraftwerken fest, ebenso wie Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Tschechien, die Slowakei, Finnland, Ungarn, Bulgarien und Rumänien. Diese neuen EU-Staaten planen darüber hinaus neue Kernkraftwerke. In Italien wurden in der Folge von Tschernobyl 1987 alle Atomkraftwerke abgeschaltet, doch die Regierung Berlusconi plant nach einem Abkommen mit Frankreich den Neubau von 8 bis 10 Kernkraftwerken. Aus Brüssel berichtete Doris Simon. Die Überprüfung der Atommeiler bleibt wohl ein deutscher Alleingang, den die Bundeskanzlerin vor 6 Tagen angesagt hat, von dem sich wohl inzwischen die Spitze des Koalitionspartners FDP schon distanziert. Es geht um das sogenannte Restrisiko der Kernenergie. Kann man das prüfen? Welche Kriterien schlägt denn der Katalog aus dem Bundesumweltministerium vor? Deckt er alle Risiken ab? Zugegeben, viele Fragen auf einmal. Sehr viele Fragen auf einmal. Wir fangen vielleicht am besten mal mit dem Umfang und den Forderungen an. Diese Liste hat genau 5,5 Seiten und ganz oben steht natürlich im Augenblick die Forderung der Erdbebensicherheit. Sind die deutschen Atomkraftwerke erdbebensicher? Das wird gefolgt von Punkten, die sich mit dem Schutz vor einer Sturmflut beschäftigen. Das betrifft nun in Deutschland nicht allzu viele Atomkraftwerke, gerade mal 2 am Meer und die am Oberrheingraben. Aber die Forderungen gehen sehr viel weiter. Vor allen Dingen geht es um Notstromversorgung bis ins Detail. Wer das jetzt prüfen soll und mit welchem Ergebnis und ob das wirklich sinnvolle Forderungen sind, das habe ich jetzt Wolfgang Renneberg gefragt. Der war 11 Jahre lang Leiter einer Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium, bis er unter Norbert Röttgen 2009 abgelöst wurde. Der kennt die Schwachstellen aller deutschen Atomkraftwerke und der hält die Forderung im Prinzip für sinnvoll. Ein Beispiel ist die Verbesserung der Stromversorgung. Die Stromversorgung war ja in Japan eins der ganz großen Probleme, stand am Anfang der ganzen Kette von Unfallereignissen, die wir jetzt in der letzten Woche erlebt haben. Die Stromversorgung besteht in Deutschland für den Fall, dass das Netz nicht mehr zur Verfügung steht, insbesondere aus Notstromaggregaten. Hier wird nun zusätzlich gefordert, dass nicht nur zwei Aggregate ausfallen können, bevor das Ende der ausreichenden Stromversorgung eintritt, sondern es sollen drei Aggregate von vier ausfallen können und das vierte soll immer noch alleine in der Lage sein, die Stromversorgung zu gewährleisten. Zusätzlich wird gefordert, dass die Kraftwerke nicht allein bei der Kühlung von Brennelementen auf Strom angewiesen sind, sondern es soll zusätzlich eine dampfgetriebene Pumpe angeschafft und installiert werden, damit man auch in solchen Fällen, wenn selbst nur noch Batteriekapazitäten da sind und Steuerungselektrik funktioniert, Pumpen weiter betrieben werden können, die erforderlich sind, um die Kühlung zu gewährleisten. Auch das ist wäre eine zusätzliche Sicherheitsreserve, die neue Sicherheit schafft. Wie kann jetzt diese Überprüfung wirklich vonstatten gehen? Wie geht das praktisch? So wie es jetzt offensichtlich vom Bundesumweltminister gewollt ist, wird die Festlegung, die endgültige Festlegung der Kriterien einer Sachverständigengruppe überlassen, die darüber entscheidet. Das ist die Reaktorsicherheitskommission. Die Reaktorsicherheitskommission ist eine ständige Beraterkommission des Bundesumweltministeriums in Fragen der Reaktorsicherheit. Mitglieder dieser Reaktorsicherheitskommission sind ja Gutachter, die kerntechnische Anlagen begutachten, andere Sachverständige aus wissenschaftlich-technischen Institutionen, von Universitäten und natürlich auch nicht unwesentlich Vertreter der Betreiber von Kernkraftwerken. Hier sind in der Reaktorsicherheitskommission, das zeigt auch die Erfahrung der Vergangenheit, sehr unterschiedliche Interessen vertreten. Es ist natürlich keine repräsentative Vertretung derjenigen gesellschaftlichen Kräfte, die in einem Land wie Deutschland das Geschehen bestimmen, sondern es ist eine sehr spezielle Auswahl von Interessengruppen, die jedenfalls nicht gesellschaftliche Repräsentanz widerspiegelt. Ich halte diese Lösung, dass eine sozusagen private Sachverständigengruppe über das Schicksal dessen, was als Risiko in Deutschland letztlich akzeptiert und toleriert werden soll, entscheiden soll, das halte ich für einen völlig falschen Weg, der auch nicht mit dem übereinstimmt, was das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat. Denn über die Grundsatzfrage, welches Risiko akzeptiert werden soll oder nicht, muss eine Institution entscheiden, die auch dem Parlament verantwortlich ist. Und das kann nur die Atomaufsichtsbehörde selber sein. Die Atomaufsichtsbehörde selber und damit der Minister muss verantworten, welche Bewertungskriterien festgelegt werden. Er kann dies nicht einem Sachverständigengremium überlassen. Das ist ein wirklich gravierender Fehler in dem Verfahren. Und dieser gravierende Fehler in diesem Verfahren wird natürlich sich auch ganz stark auswirken auf den Inhalt der Bewertungskriterien. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Entwurf der Bewertungskriterien, der als erste Überlegungen eingespeist worden ist, dass dieser Entwurf so nicht verabschiedet wird. Es werden Bewertungskriterien sein, die weit schwächere Anforderungen stellen, da die Interessen in dieser Sachverständigengruppe viel zu eindeutig sind, als dass solch konsequente Forderungen dann auch diesen Beratungsprozess überleben. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass eine Sachverständigengruppe prüft, wie kann sie das machen? Macht sie das nach Aktenlage? Kann sie überhaupt die Anlagen besuchen? Wie geht das? Hier kommen wir an einen anderen Schwachpunkt des Überprüfungskonzepts. Innerhalb von 3 Monaten kann man keine Überprüfung durchführen. Es ist auch völlig klar, allen Beteiligten, die sich hier auskennen, ist klar, dass auch gar keine Überprüfung gewollt ist. Denn in diesen 3 Monaten kann nur das aufgeschrieben werden, was man sowieso schon weiß. Es geht nur darum, was aufgeschrieben wird, wie es aufgeschrieben wird. Die Schwächen der Anlagen sind bekannt. Man kann diese Schwächen alle aufschreiben. Diese Schwächen sind auch enthalten in der Nachrüstliste des BMU, der ja Nachrüstungsforderungen formuliert, die genau darauf eingehen, was eigentlich geändert werden sollte. Würde man nur diese Maßnahmen sofort umsetzen, dann wäre das auch schon das Wirtschaftliche aus dieser Anlagen. Insofern kann aus diesem Prozess nur etwas rauskommen, was jedenfalls nicht einer Sicherheitsüberprüfung entspricht, sondern nur dem gegenwärtigen Kenntnisstand. Dazu braucht man aber allerdings auch die 3 Monate nicht mehr. Die Sendung Kontraste hat ja nun berichtet, kein deutsches Atomkraftwerk würde eigentlich es überleben, wenn man die Forderung dieser Liste umsetzte. Ist das eine realistische Schlussfolgerung? Ich halte diese Schlussfolgerung für falsch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die neueren Anlagen, wenn sie denn noch eine Zeit lang betrieben würden, diese Forderungen jedenfalls zu einem großen Teil auch zu wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen könnten. Selbstverständlich ist es so, dass die alten Anlagen auch schon ohne diese zusätzlichen Forderungen aus den japanischen Ereignissen vor dem wirtschaftlichen Ausständen, wenn man diejenigen Punkte nachrüsten würde, die auch schon vorher als Schwächen bekannt waren. Soweit Wolfgang Renneberg, Sicherheitsexperte für Atomenergieanlagen. Sönke Geltke, warum werden denn die in Rede stehenden Atommeiler nicht nachgerüstet? Zum großen Teil deshalb, weil die deutschen Behörden einfach sehr rücksichtsvoll mit den Atomkraftbetreibern umgehen. NBW zum Beispiel hatte 2007 von sich aus eine Nachrüstliste zur Genehmigung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg vorgelegt. Bis heute, 3,5 Jahre später, haben die Beamten nicht geantwortet. Und erst heute berichtet der Spiegel vom Amtsleiter, er würde sagen, es lohne sich einfach jetzt nicht mehr. Das ist ein sehr rücksichtsvoller Umgang mit den Betreibern der Anlagen. Dazu kommt, im Augenblick verfahren die Behörden eigentlich nach der verkehrten Grundlage. Man macht das im Augenblick so, wenn man eine Forderung aufstellt, zum Beispiel, sagen wir mal, wir wollen Kabelstränge überprüfen. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Kabelstränge getrennt auf 2 oder 3 verschiedenen Wegen zum Beispiel zu Wasserpumpen laufen, damit im Notfall sie nicht zerschlagen werden oder brennen, damit immer eine funktioniert. Dann würde man sich das jetzt folgendermaßen vorstellen. Man hat diese Forderung aufgestellt. Dann schickt man eine Prüfkommission los, die überprüft eine Anlage, stellt fest, es ist so oder es ist nicht so und dann müsste man sie nachrüsten. Was tatsächlich passiert, ist aber andersrum. Man sieht sich zwar die Anlage an und dann stellt man fest, kann die Anlage es oder nicht. Aber wenn sie es nicht kann, sagt man nicht jetzt, sie muss nachrüsten, sondern dann überlegt man, kann sie es konzeptionell schaffen oder nicht. Und wenn man sagt, okay, es geht konzeptionell einfach nicht, was können wir stattdessen machen, statt die Kabel auseinanderzulegen? Zum Beispiel ein Feuerlöscher installieren. Das bringt nicht zusätzliche Sicherheit. Das ist ein zusätzliches technisches System, was wiederum ausfallen kann und was auch nichts, was die Anlage nicht davor schützt, zum Beispiel, dass sie ihre Kabel bei einer Explosion zerreißen. Das ist einfach der falsche Ansatz. Was kann man denn stattdessen machen? Das Verfahren müsste eigentlich umgedreht werden. Man müsste eigentlich die Reaktoren tatsächlich mit Blick auf die Sicherheit prüfen, vordringlich. Dafür müssen wir allerdings erst einmal festlegen, was wir überhaupt mit Sicherheit meinen. Also gemeint ist, welches Risiko will die Gesellschaft tragen? Und davon hängt dann ab, welche Schutzeinrichtungen die Atomkraftwerke wirklich nachrüsten müssten. Nehmen wir mal die Abklingbecken, die im Augenblick in Fukushima die großen Probleme bereiten. Auch in deutschen Siedewasserreaktoren sind die zum Teil hoch oben angebaut, nicht im Containment, sondern in einer Halle oben über dem Reaktorblock. Jetzt haben wir gesehen, was das für Probleme bereiten kann. Natürlich, wenn der Strom ausfällt, ist es dramatisch. Man kann sagen, na, in Deutschland fällt der Strom nicht so oft aus. Ist so. Aber auch in Deutschland haben wir Situationen gehabt, wo man zum Teil tagelang ohne Strom da gesessen hat. Ich erinnere nur an 2005 im Münsterland, wo es mindestens 4 Tage oder länger gedauert hat, bis wir wieder Strom in die Ortschaften zurückbekommen haben. So lange muss ein Kernkraftwerk ohne Strom auskommen. Und da muss man sich fragen, ertrage ich das in dieser Zeit, dass da oben ein Abklingbecken immer mehr aus sich aufheizt oder nicht? Sönke Gittke, zum Schluss mal die Frage, wird ein Stresstest denn wirklich ein Ergebnis bringen? Ich wage es nicht zu sagen. Man muss einfach sehen, ein Stresstest ist es ja letztendlich nicht. Das Einzige, was jetzt wirklich was bringen kann, wäre, diese ganzen Debatten offen auszudiskutieren und nicht wieder im Geheimen zu bleiben. Denn wenn diese Sicherheitsüberprüfungen weiter im Geheimen bleiben, dann kann das Ende der Atomenergie sehr viel mehr beschleunigen als jede technische Prüfung. Davon ist zumindest Wolfgang Renneberg überzeugt. Ja, meiner Ansicht nach ist jetzt ein Punkt erreicht, in dem nicht nur die Japaner, sondern auch wir in Deutschland ein öffentliches Bewusstsein erreicht haben, was es nicht mehr erlaubt, in solch einer Weise Informationen und Transparenz zu verhindern und geschlossene Gemeinschaften wie diese Nuclear Community von der Gesellschaft abzukoppeln. Das geht nicht mehr. Das wird politisch nicht mehr durchsetzbar sein. Und das ist auch meine feste Überzeugung, dass dies zum Ende der Nukleartechnologie in Deutschland stark beitragen wird. Dieses Ende wird aber nicht durch Sicherheitsüberprüfung der jetzigen Regierung eingeleitet, sondern durch politische Prozesse, die abzuwarten sind. Wir kommen zum Ende der Sendung Forschung aktuell, Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit Berichten und Gesprächen zum Stresstest für Atomkraftwerke. Mit Doris Simon, Sönke Gätke, Henning Hubert und Thomas Wagner. Durch die Sendung führte Gerd Pasch. Sternzeit. 20. März. Der Tag ohne Schatten. Heute Nacht um 0.21 Uhr überquert die Sonne den Himmelsäquator. Dann beginnt astronomisch der Frühling. Wir haben Tag- und Nachtgleiche. An allen Orten der Erde steht die Sonne jetzt 12 Stunden lang über dem Horizont und 12 Stunden darunter. Das gilt überall. In Wismar ebenso wie in Wellington, in Dortmund sowie in Dar es Salaam. Doch wird sich das in den kommenden Wochen sehr schnell ändern. Die Erde wendet bei ihrem Lauf um die Sonne dieser nun immer mehr die Nordhalbkugel zu. Bei uns werden die Tage länger und die Nächte kürzer. Auf der Breite von Wilhelmshaven nimmt derzeit die Tageslänge um 4 Minuten zu, pro Tag. Je weiter ein Ort auf der Erde vom Äquator entfernt ist, desto schneller nimmt die Tageslänge zu oder ab, je nachdem, ob man sich auf der Nord- oder Südhalbkugel befindet. Auch am nördlichen und am südlichen Polarkreis scheint heute die Sonne genau 12 Stunden. Aber in 3 Monaten ist das ganz anders. Dann geht am nördlichen Polarkreis die Sonne gar nicht unter, während sie am südlichen gar nicht aufgeht. Über das ganze Jahr gerechnet verändert sich an den Polarkreisen die Tageslänge um 8 Minuten pro Tag. Auch bei uns in Mitteleuropa spürt man fast von Abend zu Abend, wie der Sonnenuntergang immer später erfolgt. Ab Mitte Mai haben wir dann die langen, kaum enden wollenden Sommertage. Nur am Äquator ändert sich gar nichts. Dort ist immer 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht, das ganze Jahr über. Den Frühlingsanfang merkt man dort nur daran, dass die Sonne mittags senkrecht am Himmel steht. Wer dann spazieren geht, wirft keinen Schatten.